der Malde. Ich geh ob der Bell und ein Gift der Krawallne. Karrieren am BF und DFB, sag verbunden, ich und Duisburg bin zerschrieben in die Elben gebogen. Nimm Ferdi ob der Tee, hast ein Swat-Arbeiter, mein Vergliegen, Slap-Büst, denn du bruchst einen Blitz auf Leider. Utke Kiosk-Style, Düne Bremen, Norder Screets, Ziggy Beats, Swaggy, du der K-N-Shop-Beats. Dirt up und Door, Brut oder Kaff, Pots, Blitz, Donnerslag, da bist du baff. Afrin, Mors, Klein, foff dich for the win. Und Alüso. Der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig. Wo nehm du wohnst, du bist ein Ein- und Tigger. Check the Borsis, X auf für den Dör, Digger. Bingel, biete, zwei und fertig an, nimmst du Hust. Bin 100 Dusen Bass und bin noch lang nicht ohne Pust. Burton, Skirt, nicht go, dör, dör, dör, dör. Wack MCs klatschen doch nicht, hör, hör. Ich doa lang, aus der Geld schon snang. Mein Wing, lauter, erstmal rede, bitte, sag. Turn up und all, Brut oder Kaff. Potz, Blitz, Donnerslag, Tor, bist du baff. Abreden, Mors, Klein, hoff dich for the win. Ohne Alüso. Der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig. Malde cool morgens, fuhl abends, assen Uhl, ja. Wenn du sabbelst, holperte den Muhlblock. MDMA, AKA, Tor, Tütata. Dick, Ticken, Gimme, Löpp. Du bist ein Snitch, J, Dachen, Emmas mögen. Ich bin rich, du musst ihm Bonches jüngen. Hier, Hessen, Pfandbuddel und du ruht mein Hus, Bro. Du kriegst gar nix Bagen, assen schlechte Hus, Bro. Turn up und door, Ruhl oder Kaff. Blitz, Donnerslag, da bist du baff. Afrin, Mors, Klein, hoff dich for the win. Und Alüso. Der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig, der Schandig. Der Schandig, der Schandig, der Schandig.